Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Fremdsprachenunterricht. 1. Wie können Jugendliche in Ungarn Sprachen lernen? Der Fremdsprachenunterricht in Ungarn spielt eine große Rolle. So stehen Jugendlichen unterschiedlichste Formen und Methoden zum Fremdsprachenlernen zur Verfügung. Als erstes ist der schulische Fremdsprachenunterricht zu erwähnen. Ab der dritten Klasse der Grundschule beginnen Schüler in regelmäßiger Wochenstundenzahl ihre erste Fremdsprache, in der Regel das Englische, zu lernen. In der Mittelschule muss eine zweite gewählt werden, die wird aber nicht mehr so intensiv unterrichtet. Außerdem gibt es Sprachkurse, man kann aber auch Privatstunden nehmen oder die Form des Selbstlernens wählen. Am einfachsten geht das auf Online-Sprachlernportalen. 2. Wie beurteilen Sie die Rolle des Deutschen als Fremdsprache? Deutsch gilt als Weltsprache, noch dazu die Amtssprache eines unserer Nachbarländer. Das ist ein Grund dafür, warum Jugendliche in der Mittelschule Deutsch als Zweitsprache wählen. Spricht man gut Englisch und noch dazu Deutsch auf B1-Stufe, eröffnen sich einem viel mehr Möglichkeiten im Berufsleben. Falls man vorhat, bei einer in Ungarn ansässigen internationalen deutschen Firma zu arbeiten, muss man unbedingt gut Deutsch sprechen können. Darüber hinaus gibt es in Ungarn deutsche Nationalitätenschulen mit erweitertem Deutschunterricht für die deutsche Minderheit und bilinguale Gymnasien, wo Deutsch in erhöhter Stundenzahl gelehrt wird. 3. Wie haben Sie sich auf diese mündliche Prüfung vorbereitet? Vor ein paar Monaten habe ich die B2-Prüfung in Deutsch abgelegt. Die Vorbereitung auf jene Prüfung war die erste Phase. Nachher habe ich versucht, möglichst viel fernzusehen, Nachrichten und Serien vor allem, damit mein Hörverstehen und meine Aussprache etwas besser wurden. Das sind nämlich meine Schwächen, ein leichter Akzent und Probleme mit dem Verstehen von längeren Hörtexten. Dafür kann ich fließend sprechen, sogar über Themen, von denen ich null Ahnung habe. Bei der Vorbereitung habe ich mich ja bemüht, meinen Wortschatz zu erweitern. Beim schnellen Sprechen mache ich aber grammatische Fehler. Mein Deutschlehrer meint, ich müsste noch an meiner Grammatik arbeiten. 4. Was sind heute Modesprachen im Fremdsprachenunterricht? Im Sprachangebot des Gymnasiums stehen einige nicht so verbreitete Fremdsprachen. Zu diesen gehören Spanisch und Französisch. Stehen 14-Jährige vor der Wahl, welche Zweitsprache sie wählen sollen, entscheiden sich viele für Spanische, da sie es relativ leicht und melodisch finden. In dieser Hinsicht muss Spanisch definitiv als Modesprache betrachtet werden. Auch Russisch erlebt heutzutage seine Renaissance, eine Sprache, die in der Schulzeit meiner Eltern die einzige Pflichtsprache war und sich nicht besonderer Beliebtheit erfreute. Exotisch wäre für mich eine Sprache, die außerhalb Europas gesprochen wird. Ich denke, Chinesisch und Japanisch können Studenten auch an der Uni lernen. 5. Wie wichtig ist die Grammatik beim Lernen von Fremdsprachen? Kommunikation, das heißt, dass Sprachlerner ihrem Gesprächspartner Gedanken vermitteln können und auch verstehen, was der zu ihnen sagt, ist das Allerwichtigste. Mir ist noch nie passiert, dass ich missverstanden wurde, nur weil ich einen winzig kleinen grammatischen Fehler beim Sprechen gemacht habe. In der Deutschstunde haben wir alle grammatischen Regeln gelernt und eingeübt, doch im Mittelpunkt stand immer die Fähigkeit, fließend sprechen zu können. Daher denke ich, dass Grammatik zweitrangig ist. Doch darauf gänzlich verzichten sollte man trotzdem nicht. In der Schriftsprache oder bei einer Prüfung ist es wichtig, auch auf die Grammatik zu achten.